Live vom 6.3.2023 mit Reinhard, Debbie und Gracie. Übersetzt von Petra, 1 zu 1 gesprochen von Peter, gelesen von Ulla. Hallo Leute, guten Morgen an diesem wunderschönen Montagmorgen. Es ist 8 Uhr hier in São Paulo und wir müssen schon die Klimaanlage anschalten, weil es heiß ist. Wir hatten ein großartiges Wochenende, zumindest ich. Wir waren auf unserer siebten Schule des Prophetischen und Übernatürlichen und es war sehr überwältigend für mich. Wenn ich denke, wie viele Leben in so kurzer Zeit verändert wurden. Es war ein großartiges, aber sehr intensives Wochenende. Heute machen wir wieder Fragen und Antworten. Doch zuerst möchte ich euch etwas erklären. Ich tue immer mein Bestes, um die Fragen zu beantworten, aber sehr oft handelt es sich dabei um mein Verständnis. Manchmal ist die Bibel klar, aber manchmal auch nicht. Und wenn sie nicht so klar ist, gebe ich euch mein Verständnis weiter. Und dann musst du das Thema mit dem Heiligen Geist weiter bearbeiten. Es ist immer schön zu sehen, wie viele Leben sich durch diese Fragen und Antworten verändert haben. Aber nur so lange ihr immer bedenkt, dass ich nicht euer Heiliger Geist bin. Du musst die Antwort immer noch mit ihm abklären. Und dann gibt es noch etwas. Ich versuche es zwar, aber wir können nie alle Fragen beantworten, weil es zu viele sind. Deshalb versuche ich immer, die Fragen zu beantworten, die möglichst allen helfen. Das ist mein Ziel. Erste Frage. Wenn wir Menschen nahestehen, die unanständige Dinge tun und sagen, müssen wir Christen sie dann tadeln? Antwort von Reinhard. Als erstes stellt sich mir die Frage, wer sind diese Menschen, die dir nahestehen und das tun? Denn das ist eine sehr generelle Frage. Wenn es nicht Christen sind, lautet die Antwort nein. Warum solltest du das tun? Den Sündern predigen wir das Evangelium, also die gute Nachricht. Doch wenn es Menschen in deinem Haus sind und du Verantwortung in deinem Haus hast, dann ja. Ich bin verantwortlich für mein Zuhause. Wenn dort unanständige Dinge gesagt und getan werden, muss ich das korrigieren. Aber ich denke nicht, dass es unsere Aufgabe ist, herumzugehen und jedes unanständige Verhalten aufzuzeigen. Es hängt also immer vom Kontext ab. Und ich denke, dass es oft sehr viele Menschen gibt, die eine verurteilende Haltung haben. Wir glauben, dass es unsere Aufgabe sei, jegliches unanständige Verhalten unter Christen zu korrigieren. Meiner Meinung nach ist das sehr gefährlich, denn dadurch werden wir sehr schnell richtend. Also bedenke immer den Kontext. Doch was ist, wenn dies in der Gemeinde geschieht? Dazu musst du zuerst definieren, was unanständiges Verhalten überhaupt ist. Es gibt einen großen Unterschied zwischen unanständigem Verhalten und Sünde. Und die Gefahr besteht, dass Dinge, die für dich unanständig sind, gemäß der Bibel gar nicht unanständig sind. Es ist vielleicht nur deine Meinung. Sünde ist das eigentliche Thema. Wenn etwas innerhalb der Gemeinde geschieht und es sich um echte Sünde handelt, dann sagt die Bibel, dass wir sie als Gemeinde konfrontieren müssen. Nicht du als Einzelperson. Aber sehr wichtig ist, lass den Heiligen Geist das Werk in den Menschen tun und sei kein Richter. Nächste Frage. Was muss ich tun, damit Gott mich heilt? Antwort von Reinhard. Zuerst einmal weiß ich nicht, ob du Christ bist oder nicht. Das ist die erste Frage. Wenn du kein Christ bist, was musst du dann tun, damit Gott dich heilt? Du musst zu Gott gehen und ihn bitten, dich zu heilen, okay? Wenn du also nicht in Christus Jesus bist, musst du Gott bitten, dich zu heilen. Oder bitte einen Christen für dich zu beten. Wenn du Christ bist, darfst du Gott nicht bitten, dich zu heilen. Ist das nicht interessant? Ein Nichtchrist muss bitten und ein Christ darf nicht bitten. Wenn du Christ bist und Gott nicht bitten sollst, dass du geheilt wirst, wie kannst du dann geheilt werden? Ganz einfach. Was musst du tun, um gerettet zu werden? Du musst zu Gott kommen und sagen, Gott, ich brauche Errettung. Dann wird dir Gott zeigen, dass Jesus Christus der einzige Preis ist, der für deine Errettung bezahlt wurde. Und wenn du das verstehst, weil der Heilige Geist es dir zeigt oder jemand es dir predigt, was musst du dann tun? Du musst glauben. Und inbegriffen in die Errettung ist auch deine Heilung. Wenn du Jesaja 53 liest, wird ganz deutlich, dass Heilung Teil der Errettung ist. Um als Christ geheilt zu werden, musst du glauben, dass die Heilung dir gehört. Du musst glauben, dass Gott dich nicht länger heilt, denn Gott hat bereits alles getan, was er tun musste. Was du nun tun musst, ist Folgendes. Du musst dein Wunder im Glauben nehmen. Du musst die Krankheit als Eindringling abweisen und du musst deine Heilung bzw. dein Wunder im Glauben ergreifen. Christen wollen immer eine Abkürzung haben. Was ist eine Abkürzung? Wir tun alles, um Gott davon zu überzeugen, uns zu heilen, weil wir uns nicht die Zeit nehmen wollen, um unser Herz davon zu überzeugen, dass uns Heilung gehört. Wir wollen keine Zeit damit verbringen, zu lernen, im Glauben zu leben. Deshalb versuchen wir, eine Abkürzung zu finden. Und ich nenne das, geistlich faul zu sein. Man kann es damit vergleichen. Ich habe Muskeln, nicht sehr groß, aber zumindest habe ich Muskeln. Wie werden Muskeln aufgebaut? Sie werden nicht aufgebaut, indem ich jeden Tag zu Gott bete, dass er mir Muskeln gibt. Sie wachsen, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, mich auf die Bank lege und schwere Gewichte stemme. Nun habe ich eine Frage. Was ist leichter und schmerzt weniger? Es ist leichter, in meinem Sessel zu sitzen und zu sagen, Gott, gib mir Muskeln, Gott, gib mir Muskeln. Ins Fitnessstudio zu gehen tut weh. Ich sage dir, es tut weh. Doch es ist der einzige Weg, wie Muskeln aufgebaut werden. Doch Christen wollen lieber auf ihrem Stuhl sitzen und Gott um eine Million Dinge bitten, anstatt ins Fitnessstudio zu gehen. Sie wollen nicht lernen, im Glauben zu leben, weil das weh tut. Warum tut es weh? Weil du dich nun durch die alltäglichen Probleme durchboxen musst, um glauben zu lernen. Doch wenn du auf diese Weise lebst, wirst du deine Heilung bekommen. Nächste Frage. Ich mag diese Frage, denn so viele Leute haben sie. Was ist das Öl im Gleichnis der 10 Jungfrauen, das wir haben müssen? Antwort von Reinhard. Hoffentlich kann ich euch allen jetzt helfen. Ich weiß nicht, welcher Prediger auf der Welt das angefangen hat und ich weiß noch nicht mal, aus welcher Motivation heraus es begann. Aber viele Prediger scheinen zu glauben, dass wir die Gleichnisse bis ins letzte Detail verstehen müssen. Und dadurch verpassen die Leute den eigentlichen Kern des Gleichnisses. Nun gibt es 10 Pastoren, die 10 verschiedene Dinge sagen, was das Öl bedeutet. Und derjenige, der die bessere Antwort hat, ist dann der bessere Bibellehrer, der große, mächtige Meisterlehrer des Wortes. Ich glaube nicht, dass dieser Umgang mit Gleichnissen Sinn ergibt. Lasst mich euch erklären, warum. Jesus war kein Brasilianer, kein Österreicher und auch kein Amerikaner. Jesus war ein Jude und er lebte in Israel. Und die Bibel sagt eindeutig, er kam, um in Gleichnissen zu sprechen, aus einem sehr wichtigen Grund. Du kannst selbst herausfinden, welcher Grund das war. Du kannst das in der Bibel nachlesen. Geh und finde es heraus. Aber du musst eine Sache verstehen, um überhaupt begreifen zu können, was Gleichnisse bedeuten. Ein Gleichnis ist eine Geschichte und diese Geschichte hat den Zweck, eine Wahrheit zu kommunizieren. Es ist eine erfundene Geschichte, keine reale Geschichte, die erfunden wurde, um eine Wahrheit zu kommunizieren. Die Geschichte wurde nicht erfunden, damit du jedes einzelne kleine Detail der Geschichte verstehen kannst. Das ist überhaupt nicht die Absicht von Gleichnissen. Wir verpassen die Wahrheit in einem Gleichnis, weil wir herausfinden wollen, was das Öl in der Lampe bedeutet. Das Öl ist der Heilige Geist. Nein, es ist Freude, denn es ist das Öl der Freude. Nein, es ist das Wort Gottes. Wenn Jesus heute in Brasilien leben würde und genau dieselbe Wahrheit kommunizieren wollte, die er durch dieses Gleichnis kommuniziert hat, würde er es niemals auf dieselbe Weise erzählen. Weißt du warum nicht? Weil Jesus ein Jude war, der zu Juden sprach, die genau wussten, was es bedeutete. Überleg doch einmal, die Jungfrauen kamen zu spät zu der Hochzeit. Aber in Brasilien kommt jeder zu spät zur Hochzeit. Jesus würde dieses Bild also nie in einem Gleichnis verwenden. Jesus gebrauchte ein Gleichnis, das in der Kultur verstanden wurde. Anstatt herausfinden zu wollen, was das Öl bedeutet und ständig zu fragen, was dieses oder jenes Detail eines Gleichnisses bedeutet, musst du die Frage stellen, welche Wahrheit versuchte Jesus durch diese Geschichte zu kommunizieren? Ich habe in vier verschiedenen Kulturen gelebt. Gelebt, nicht besucht, gelebt. Ich habe in der österreichischen Kultur gelebt, in der englischen Kultur, in der amerikanischen Kultur und ich habe in der brasilianischen Kultur gelebt. Und ich habe einige Jahre als Übersetzer für Joyce Meyer gearbeitet. Eine der größten Frustrationen jedes Übersetzers ist folgende: Wenn ein Redner ein Idiom, eine Metapher oder eine Geschichte benutzt, die perfekt in seine Kultur passt, doch nun musst du sie in eine andere Sprache und in eine andere Kultur übersetzen und du kannst das nicht, es macht keinen Sinn. Genau dasselbe haben wir ständig mit Gleichnissen gemacht. Vergiss all die kleinen Details von sämtlichen Gleichnissen, die Jesus erzählt hat. Sie werden keinen Sinn für dich ergeben. Also vergiss, was das Öl bedeutet. Was für eine Wahrheit versuchte Jesus durch das Gleichnis der 10 Jungfrauen zu kommunizieren? Das ist die eigentliche Frage. Hier ist die Wahrheit. Einige Personen sagen, dass sie Jesus folgen wollen, doch sie führen ein achtloses Leben. Sie leben vor sich hin und denken, ach, Jesus wird in den nächsten 50 Jahren nicht kommen. Und plötzlich merken sie, ups, es ist zu spät. Und dann rennen sie zu all ihren christlichen Freunden, die vorbereitet sind. Aber diese können ihnen nicht helfen. Das ist die eigentliche Wahrheit. Wenn du das Gleichnis liest, dann frage dich, bin ich bereit, dass Jesus zurückkommen kann? Mach dir keine Sorgen, ob du Öl hast. Frage dich, wenn Jesus in genau diesem Moment zurückkommen würde, wäre ich dann begeistert? Würde mein Herz dann sagen, endlich Jesus, ich habe auf dich gewartet. Oder würdest du sagen, halt mal, warte, was passiert gerade? Das ist die Wahrheit, die Jesus hier kommunizierte. Der Grund, warum diese Rückkehr so lange dauert, ist, dass Christen sich immer in den Details von sämtlichen Gleichnissen verlieren und dabei das Thema verpassen. Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte, die Gleichnisse nun grundsätzlich zu verstehen. Nächste Frage. Was sagst du, wenn eine super religiöse Person sagt, Gott tat ein Wunder, obwohl das in Wirklichkeit durch die Medizin geschehen ist? Antwort von Reinhard. Ich würde gar nichts tun, sofern ich mit dieser Person nicht in einer engen Beziehung stehe und sie meine Hilfe möchte. Stellen wir uns einmal vor, eine Person wird krank und geht ins Krankenhaus. Dort bekommt sie alle Medikamente und wird geheilt. Und dann sagt sie zu jedem in der Gemeinde, Gott tat ein Wunder. Und ich bin Teil derselben Gemeinde. Was tue ich dann? Gar nichts. Denn eines Tages wird sie sich vor Gott verantworten müssen, was sie mit ihrem Leben getan hat. Das ist nicht mein Problem. Doch ich werde auch aus einem anderen Grund heraus nichts tun, denn vielleicht ist ihr Herz so voller Religion, dass sie dies tatsächlich glaubt. Und dann lasse ich sie einfach. Ein anderer Fall wäre folgender. Gracie lebt in meinem Haus und sie fragt mich ständig, ob ich ihr helfen kann, im Herrn zu wachsen. Das ist ihre Sehnsucht. Ich antworte ihr immer, nein, es ist dein Leben mit Jesus. Ihr gefällt das nicht. Sie möchte, dass ich ihr helfe, in Jesus zu wachsen. Wenn Gracie so handeln würde, würde ich sie nicht öffentlich korrigieren. Aber ich würde mit ihr sprechen. Ich würde zuerst sagen, Gracie, wo genau war dieses Wunder von Gott? Warum empfindest du, dass es Gott war, wenn du in Wirklichkeit ohne Medikamente tot wärst? Mein Herzenswunsch wäre nicht, sie zu korrigieren, sondern ihr zu helfen, in Gott zu wachsen. Bedenke immer, wenn wir Menschen korrigieren, muss unsere Motivation Liebe für diese Person sein. Es geht nicht darum, sie zurechtzubringen. Wenn wir nicht in Liebe wandeln, sollten wir niemanden korrigieren, denn Gott korrigiert nur aus Liebe. Nächste Frage. Hier ist eine Frage auf Deutsch. Wie gehst du mit Angriffen auf deine Gesundheit um? Oder gibt es die gar nicht bei dir? Antwort von Reinhard. Natürlich existieren sie. Sie existieren im Leben der meisten Menschen. Wie gehe ich damit um? Oder vielleicht sollte ich sagen, wie sollte ich mit ihnen umgehen? Ich mache das normalerweise, aber manchmal muss ich mich erinnern und mir selbst sagen, sei nicht geistlich faul. Das Erste, was ich tun muss, ich muss mich positionieren und sie ablehnen. Das tue ich. Ich sage, du bist nicht Teil meines Lebens. Ich akzeptiere dich nicht. Dann muss ich das nehmen, was die Bibel sagt, nämlich, dass Jesus meine Heilung ist. Es ist vollbracht. Es ist erledigt. Ich muss also ablehnen und ergreifen. Und wenn die Symptome nicht sofort weggehen, muss ich festbleiben. Ich muss auf das ausgerichtet bleiben, was Jesus getan hat, nicht auf die Symptome und auf meinen Schmerz. Nächste Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Sie lautet: Ist eine Person gerettet, die Christ ist und homosexuell? Antwort von Reinhard. Als erstes müssen wir homosexuell definieren. Bedeutet homosexuell zu sein, dass es um eine Person geht, die glaubt, dass sie homosexuell ist und die so erzogen wurde, oder geht es um eine Person, die das auch praktiziert? Das ist die erste Frage. Es hängt sehr davon ab, wie diese Person lebt. Dennoch dürfen wir nicht richten, wer gerettet ist. Gott fällt das Urteil, ich darf nicht richten. Doch nach meinem biblischen Verständnis scheint es folgendermaßen zu sein. Wenn eine Person sich bewusst entscheidet, in Sünde zu leben und nicht den Wunsch hat, diese zu beenden, sondern sie stattdessen rechtfertigt, dann ist diese Person nicht gerettet. Und ich sage dir warum. Ich glaube, dass es nur die eine Hälfte des Evangeliums bzw. der Errettung ist, dass du an das glaubst, was Jesus für dich getan hat. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir Buße tun und glauben müssen. Was bedeutet Buße zu tun? Es bedeutet zu verstehen, dass meine Sünde mich von Gott trennt. Und deshalb muss ich meinen sündhaften Lebensstil aufgeben. Es kann sein, dass Christen viele Jahre lang damit kämpfen, ihre Sünden zu überwinden, aus diversen Gründen. Dann lieben wir sie. Wir lehren die Wahrheit und wir sind freundlich. Doch in dem Moment, in dem Personen sagen, hör zu, ich bin homosexuell, verurteile mich nicht, so lebe ich. Und ich bin Christ. Passt das nicht mehr zur Bibel? Denn die Person hat sich nicht von ihren Sünden ab und Gott zugewandt. Sie hat sich nur zu Gott hingewandt, aber nicht weg von der Sünde. Nächste Frage. Wie kann ich mein Selbstbewusstsein auf einer biblischen Basis aufbauen? Antwort von Reinhard. Diese Antwort ist nicht sehr schwer. Heirate einfach eine wunderschöne Frau, wie ich es getan habe, wie Debbie. Sie wird dein Selbstbewusstsein aufbauen. Weißt du, warum ich das gesagt habe? Weil wir immer versuchen, unser Selbstbewusstsein außerhalb zu finden. Die richtige Person wird bewirken, dass ich mich in meiner Haut wohlfühle. Dieser Coach, der mir sagt, dass ich wirklich ein guter Mensch bin, wird das tun. Oder wir versuchen, Erfolg zu haben. Wir schauen in den Spiegel und sprechen uns eine Million Dinge zu. Doch nichts davon ist der richtige Weg, um Selbstbewusstsein zu erhalten. Wie kannst du Selbstbewusstsein entwickeln, solange du nicht in Christus Jesus bist und dich dort siehst? Das ist der Fehler, der überall in der christlichen Welt gemacht wird. In mir selbst bin ich nicht gut. Warum sollte ich also versuchen, Selbstbewusstsein durch meine Leistungen zu bekommen, obwohl selbst meine Kraft und meine Weisheit und meine Talente von Gott kommen? Wenn ich versuche, mein Selbstbewusstsein außerhalb von Jesus Christus aufzubauen, wird das immer schiefgehen. Doch wie baue ich dann mein Selbstbewusstsein auf? Ich schaue auf Jesus Christus und ich sage mir, in ihm bin ich eine neue Schöpfung. In ihm bin ich zu einer Person geschaffen, die nie zuvor existierte. Wenn ich dann einen Fehler mache, tut das meinem Selbstbewusstsein keinen Abbruch mehr, weil es in Jesus ist, nicht in mir selbst. Ich sehe keinen anderen Weg, um echtes, gesundes Selbstbewusstsein zu bekommen. Du musst anfangen, in deinem Herzen zu glauben, dass du in Christus Jesus perfekt bist. Debbie hatte mal eine wunderschöne Offenbarung darüber, dass wir eine neue Schöpfung sind. Wenn wir das in unserem Herzen ergreifen könnten, hätten wir alle ein großartiges Selbstbewusstsein. Erzähl es ihnen, Liebling. Debbie sagt, ich dachte einmal an Wissenschaftler in den 80ern, die die DNA eines Tigers und die DNA eines Löwen kombinierten und daraus einen sogenannten Liger schufen. Und ich glaube, Genau das geschieht mit uns, wenn wir eine neue Schöpfung werden. Die DNA unseres alten Ichs und die DNA von Jesus werden zusammengefügt und wir sind eine vollkommen neue Schöpfung, etwas, das nie zuvor existiert hat. Nun müssen wir nicht mehr versuchen, darüber hinwegzukommen, wie das alte Ich war, denn es existiert nicht mehr. Was heute existiert, ist etwas, das noch nie zuvor existiert hat. Eine neue Schöpfung. Reinhard fährt fort. Wenn die Bibel in 2. Korinther 5, 17 sagt, dass wir eine neue Schöpfung in Christus sind, dann bedeutet das Wort neu auf Griechisch etwas, das niemals zuvor existierte. Auf diese Weise bekommst du dein Selbstbewusstsein. In ihm bin ich neu, geschaffen durch ihn, angenommen durch ihn, geliebt durch ihn. Versuche nicht, es auf irgendeinem anderen Weg zu bekommen. Nächste Frage. Ich antworte nicht gerne auf Fragen wie diese, aber ich werde es tun. Die Frage lautet: Mein Ehemann hat jedes Passwort von all unseren Bankkonten geändert, sodass ich nun keinen Zugriff mehr habe. Ich habe ihm vergeben, aber es tut weh. Antwort von Reinhard: Schau, das ist ein sehr persönliches Eheproblem, das du hast. Wenn dein Ehemann das getan hat, dann hast du wahrscheinlich noch ganz andere Probleme. Doch andererseits kenne ich seine Seite der Geschichte nicht. Vielleicht hast du das ganze Geld ausgegeben und ihr seid in Schulden geraten und nun hat er ein Problem. Ich weiß es nicht. Und ich werde dir nicht sagen, wie du dein Eheproblem lösen kannst. Ich beantworte die Frage, weil es eine sehr häufige Frage von Menschen ist, die vergeben haben. Sie sagen, ich habe vergeben, aber es tut immer noch weh. Was mache ich? Der Schmerz in deinem verletzten Herzen muss heilen. Denn zu vergeben ist eine Sache, aber du solltest nicht mit diesem Schmerz leben. Wie kann dieser Schmerz also heilen? In jeder Situation, in der du zwar vergeben hast, aber immer noch sehr verletzt bist. Ich sage dir jetzt etwas, das viele hören müssen, aber nicht hören wollen. Wenn du weiterhin über die Sache nachdenkst, wird der Schmerz tiefer und tiefer werden. Er wird infektiös und zerstörerisch werden. Und ich sage dir, warum. Schmerz ist ein Gefühl und Gefühle können durch uns bestimmt werden. Nicht nur kontrolliert, sondern bestimmt. Wie werden Gefühle in meinem Herzen erzeugt und verstärkt? Durch meine Gedanken. Wenn ich an jede Situation denke, in der mich Debbie verletzt hat, spüre ich Schmerz in meinem Herzen. Doch wenn ich mich entscheide, an all die schönen Momente zu denken, die Debbie und ich zusammen hatten, spüre ich riesige Freude in meinem Herzen. Einige Menschen sind dumm genug, um ständig den Dingen nachzuhängen, die ihnen wehtun. Dadurch wird der Schmerz tiefer und sie verstehen das noch nicht einmal. Sie haben die Macht, ihre Gefühle zu verändern. Du hast deinen Mann irgendwann einmal geheiratet, weil du es wolltest. Denk an diesen Moment, der so glücklich war, an deine Hochzeit. Denk an gute Dinge, die du mit ihm erlebt hast. Und du wirst sehen, dass deine Emotionen durch gute Gefühle überschrieben oder ersetzt werden. Die Bibel sagt, Gott jubelt über mich und über dich. Weißt du, warum Gott Gefühle der Freude über mich hat? Weil er sich nicht an meine Sünden erinnert, an all die Dinge, die ich getan habe und durch die ich ihn verletzt habe. Wenn Gott sich an all den Schmerz erinnern würde, den ich verursacht habe, könnte er keine Gefühle der Freude über mich haben. Wenn du den Dingen nachhängst, die dir jemand angetan hat oder durch die er dich verletzt hat, kannst du eine Million Mal vergeben, doch es wird immer noch wehtun. Also entscheide dich für andere Gedanken. Jemand sagt, er möchte Debbie danken, denn ihr prophetischer Traum ist in dessen Leben geschehen. Nächste Frage. Was denkst du über Familienaufstellung? Denkst du, das macht im Licht des Wortes Gottes Sinn? Antwort von Reinhard. Schau, es gibt viele Dinge, über die das Wort Gottes gar nichts sagt, sondern nur religiöse Prediger. Die Bibel spricht nicht über Familienaufstellung. Also gebe ich dir meine Meinung weiter, weil die Bibel nicht darüber spricht. Es gibt nichts in der Bibel, das dies verbietet. Ich bin also nicht dagegen, ich glaube, es kann sehr hilfreich sein. Ich war selbst schon bei Familienaufstellungen. Ich habe noch nie eine für mich gemacht, aber ich habe daran an einer teilgenommen. Doch ich würde Folgendes tun. Ich würde nicht zu einer Familienaufstellung von einer Person gehen wollen, die nicht auf Jesus ausgerichtet ist. Und ich sage dir warum. Eine Familienaufstellung geht tief in dein Herz hinein. Und ich möchte nicht, dass Menschen tief an meinem Herz herummachen können, die nicht auf Jesus fokussiert sind. Wenn ich die Hilfe eines Psychotherapeuten brauchen würde, ich denke, dass dies für manche Menschen legitim ist, dann würde ich nie jemanden aufsuchen, der nicht auf Jesus und auf das vollbrachte Werk am Kreuz fokussiert ist. Denn er kann mir nur eine Lösung geben, die er vom System dieser Welt gelernt hat. Und das macht keinen Sinn. Debbie ergänzt: Es fühlte sich seltsam für mich an. Mir gefiel es nicht besonders, aber es lag vielleicht an der Sprache. Die Familienaufstellung war nicht auf Englisch, sondern auf Portugiesisch, deshalb habe ich nicht so viel verstanden. Aber es war merkwürdig für mich. Die nächste Frage ist an Debbie gerichtet. Ist es gut zu heiraten, weil es eine Berufung gibt, aber keine Gefühle oder sexuelle Anziehung? Debbie antwortet: Ich denke, ein Grund, warum jemand Probleme damit hat, liegt an der Kultur. In vielen Kulturen leben Menschen in einer arrangierten Ehe. Die Personen wurden zusammengestellt und sie leben für den Rest ihres Lebens glücklich zusammen. Ich denke, der wichtigste Punkt ist, wenn du weißt, dass es eine Berufung ist. Wenn du weißt, dass die Ehe von Gott ist, dann bleibst du einfach entschlossen und sorgst dafür, dass sie funktioniert. Und dann glaube ich, dass Liebe am Ende kommen wird. Reinhard sagt: Woher weißt du das, Liebling? Hast du Erfahrung? Debbie sagt: Vielleicht. Reinhard: Hör zu, Debbie war nicht zu mir hingezogen. Debbie sagt: Ich wollte ihn nicht heiraten. Reinhard sagt: Sie hat mich wegen einer Berufung geheiratet. Debbie sagt: Und wir legten fest, dass wir das Wort Scheidung niemals in den Mund nehmen würden. Wenn Gott uns zusammengefügt hat, werden wir es erfüllen und wir werden glücklich sein. Reinhard sagt: Und es hat funktioniert. Debbie: Tja, zumindest bis heute war es erfolgreich. Reinhard: Aber hör zu, ich möchte dir ein kleines Wort der Weisheit weitergeben. Stell sicher, dass es wirklich von Gott war. Das ist die andere Seite der Geschichte. Viele Menschen waren religiös und dachten: Gott hat mir aufgetragen, diese Person zu heiraten. Aber es war nicht Gott, es war ihr religiöses Denken. Dann funktioniert es nie. Wir haben das oft genug erlebt. Und noch etwas, diese Person hat auch gesagt, dass keine Gefühle und keine sexuelle Anziehung vorhanden ist. Lass mich dir eine Warnung geben. Heirate nie die Person, zu der du dich sexuell hingezogen fühlst. Denn wenn du das tust, begehst du Ehebruch, das garantiere ich dir. Weißt du warum? Denn es wird ein Moment kommen, an dem die sexuelle Anziehung zwischen euch nicht vorhanden sein wird. Aber wenn die Basis eurer Beziehung sexuelle Attraktivität ist, was tust du dann, wenn diese nicht da ist? Der Teufel wird sicherstellen, dass in diesem Moment Personen in deiner Nähe sind, zu denen du dich sexuell hingezogen fühlst. Und dann hast du Probleme. Also heirate nicht wegen sexueller Attraktivität. Auch wenn das wichtig ist. Das Gefühl von Liebe und Vergnügen ist wichtig. Ich denke nicht, dass Gott irgendein Ehepaar möchte, das sagt, wir haben geheiratet, weil es Gottes Berufung ist. Doch auch 30 Jahre später gibt es immer noch keine Anziehung. Ich glaube nicht, dass Gott das möchte. Gott will Vergnügen, Freude, Glück und Gänsehaut. 36 Jahre und der Bill löst immer noch Gänsehaut in mir aus. Wirklich. Nächste Frage. Wie ist Reinhards Routine mit Jesus? Antwort von Reinhard. Ganz einfach. Auf dieselbe Weise wie bei einem Paar, das kurz vor seiner Hochzeit steht und in dem beide wahnsinnig ineinander verliebt sind. Wenn du kurz davor stehst zu heiraten und du Leidenschaft für deinen Partner hast, mit welchem Gedanken wachst du dann morgens auf? An die Braut oder den Bräutigam? Woran denkst du währenddessen? An diese Braut oder diesen Bräutigam. Und dasselbe gilt, wenn du abends deinen Kopf aufs Kissen legst. Ich habe keine religiöse Beziehung mit Jesus, denn das macht keinen Sinn. Ich stehe auf und ich fange einfach an, ihm zu danken, weil er so herrlich ist. Wir haben eine ganze Serie auf YouTube, wie man eine intime Beziehung mit Jesus durch tägliche Andachten entwickelt. Schau sie dir an, es sind 11 Videos, die Matthias und ich gemacht haben. Und wenn du diese Serie auf YouTube nicht findest, schicke uns ein Direkt und Karen wird dir antworten. Im Grunde ist es eine natürliche Liebesbeziehung. Ich lese meine Bibel nicht wegen den Informationen. Ich lese meine Bibel, damit Jesus mein Herz berühren kann. Nächste Frage. Manchmal fühle ich mich abends so müde, als ob jemand die Energie aus mir herausgesaugt hätte. Kann das geistlich sein? Antwort von Debbie. Ich denke, es könnte vielleicht geistlich sein. Aber da wir Körper, Seele und Geist sind, könnte es auch körperlich sein. Dir könnten bestimmte Vitamine oder Minerale fehlen, wie zum Beispiel Eisen. Das würde dich sehr schwach machen. Oder deine Ernährung könnte schlecht sein, weil du vielleicht sehr viele Kohlenhydrate isst. Und dann musst du deine Ernährung anpassen. Reinhard, gibt es einen geistlichen Grund, über den du sprechen kannst, der alle Energie aus einem heraussaugt? Reinhard fährt fort. Nein, ich glaube nicht. Ich sage dir, warum nicht, denn sonst hätte Paulus null Energie gehabt. Er lebte unter permanenten geistlichen Angriffen und er war voller Kraft und Energie, voll mit dem Leben von Gott. Ich kenne dich nicht, aber ich habe eine Sache gelernt. Wenn wir unseren Lebensstil nicht ändern wollen, dann erklären wir uns normalerweise einiges mit geistlichen Angriffen. Ich sage aber nicht, dass dies bei dir der Fall ist. Und es könnte nicht nur körperlich sein, es könnte auch einen psychischen Grund dafür geben, zum Beispiel Stress. Stress wird dich sehr müde machen. Ich habe eine ganze Serie in meinem Mentoring aufgenommen, wie man Stress vermeidet. Und ich habe aus der Bibel bewiesen, dass Stress nie etwas mit Umständen zu tun hat, sondern immer eine innere Haltung ist. Mangelndes Vertrauen in Jesus, Sorgen oder wenn man Dinge nur natürlich anstatt aus Gottes Perspektive betrachtet, sind einige Gründe dafür. Oder der Grund könnte sein, dass du bis 1 Uhr morgens fernsiehst. Natürlich bist du dann müde. Oder du treibst keinen Sport. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, dass sie zum Trainieren zu müde sind. Sie begreifen nicht, dass gerade der Mangel an Sport sie müde macht. Doch das ist eine Lüge. Wenn du trainierst, wird dein Körper durch natürliches Adrenalin, Serotonin und Endorphine belebt werden, die dir Kraft geben. Wenn du ein enger Freund von mir wärst, würde ich nicht nach dem Teufel suchen, ich würde nach natürlichen Gründen suchen. Debbie sagt, es ist auch gut, einmal im Jahr einen Check-up machen zu lassen, bei dem das Blut und alles andere überprüft wird, um zu sehen, ob deine Vitamine und Mineralien in Ordnung sind. Und Reinhard sagt noch, und wie schläfst du? Nicht jeder braucht die gleiche Menge Schlaf, aber jeder braucht tiefen Schlaf. Ist dein Schlaf friedlich? Ist er erholsam? Manche liegen 8 Stunden im Bett und schlafen auch 8 Stunden, doch sie wachen morgens müde auf, weil sie keinen tiefen, friedlichen, erholsamen Schlaf hatten. Nächste Frage. Sie lautet: Müssen wir Selbstliebe haben? Einige Menschen sagen ja, andere sagen nein. Antwort von Reinhard. Das ist ganz einfach. Wenn du dich selbst nicht liebst, wie willst du mich lieben? Du kannst es nicht. Jesus sagte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Religion sagt, hab keine Selbstliebe. Der Humanismus sagt, liebe dich selbst zuerst und stelle dich selbst ins Zentrum. So wirst du ein Narzisst. Beides ist falsch. Der einzige Weg, wie ich echte Selbstliebe haben kann, ist, weil Gott mich zuerst geliebt hat und ich mich Jesus hingegeben habe. Wenn ich an Jesus hingegeben bin, kann ich mich lieben, weil Jesus mich zu einer neuen Person gemacht hat. Ich kann mich respektieren, weil Gott mich respektiert. Eine nicht hingegebene Person kann niemals gesunde Selbstliebe haben. Sie wird immer ein Narzisst sein. Oder sie wird sich nicht lieben. Brauchen wir Selbstliebe? Ja, aber wir müssen uns zuerst Jesus hingeben. Wenn ich in Egoismus und Selbstzentriertheit hineinrutsche, habe ich keine richtige Liebe für mich, denn das ist in Wirklichkeit keine Liebe, es ist Selbstzentriertheit und sie wird sehr zerstörerisch sein. Doch wenn ich mich Jesus hingebe und seine tiefe Liebe für mich annehme, unabhängig davon, was ich tue und wer ich bin, kann ich gesunde Liebe für mich selbst entwickeln und dadurch auch alle anderen um mich herum lieben. Also hör nicht auf Menschen, die sagen, liebe dich selbst, du bist gut, du bist okay. Du bist nicht gut und nicht okay, wenn du nicht hingegeben bist. Egoistische Menschen sind nicht okay. Hingegebene Menschen sind okay. Sie können sich wirklich selbst lieben. Sie können auch alle anderen lieben. Leute, das war ein weiteres Live. Debbie war großartig. Ihre Antworten waren fantastisch. Gott ist dankbar für uns beide. Es ist wunderschön, das zu erleben. Wir sehen uns wieder am Mittwoch mit Daniel und Donnerstag mit Gracie und mit Prophetie und Wundern. Habt einen fantastischen Tag. Tschüss. Danke fürs Zuhören.